unklare Finanzierung. Doch die Euphorie schwindet ein wenig beim Blick auf die Einzelheiten. Der Teufel steckt, wie so oft, auch hier im Detail. Da wären zuallererst die Finanzen zu nennen. Es ist klar, dass die Entwicklungsländer Unterstützung für einen freundlicheren Umgang mit der Natur benötigen. Sie können diese Transformation nicht allein bewältigen. Die aber genau dort entscheidend ist, weil ein Großteil der wertvollen Biodiversität in diesen Ländern liegt. Deshalb war das Geld in Montreal auch einer der größten Streitpunkte. Die Entwicklungsländer forderten, ihnen eine ähnlich hohe Summe wie für die Bewältigung des Klimawandels zur Verfügung zu stellen, nämlich 100 Milliarden Dollar jährlich. Am Ende einigte man sich auf 20 Milliarden pro Jahr ab 2025 und 30 Milliarden ab 2030, Ziel 19. Viel weniger als nötig wäre. Die UN beziffern die derzeitige Unterfinanzierung für den globalen Arten- und Naturschutz auf 700 Milliarden Dollar pro Jahr. Selbst wenn man annimmt, dass naturschädliche Subventionen weltweit um 500 Milliarden zurückgefahren werden und man dieses Geld für den Erhalt der Biodiversität ausgeben könnte, beides ist aus heutiger Sicht unwahrscheinlich, dann fehlten immer noch 200 Milliarden Dollar. Bleibt nach dem Transfer von zunächst 20, später 30 Milliarden an Entwicklungsländer immer noch ein Finanzloch von 170 Milliarden Dollar pro Jahr. Nun sind solche Zahlen mit Vorsicht zu genießen, weil sie auf groben Schätzungen basieren. Aber sie zeigen dennoch, die nötigen Finanzen aufzubringen, wird eine Herkulesaufgabe.